Erster Jakob reiste. Er ging in ein Land im Osten. Zweiter Jakob sah einen Brunnen. Drei Hirten waren dort. Sie tranken Wasser. Ein großer Stein lag auf dem Brunnen. Dritter, wenn alle Hirten da waren, nahmen sie den Stein weg. Sie gaben den Schafen Wasser. Dann legten sie den Stein zurück. Vierter Jakob fragte, woher kommt ihr? Sie sagten, aus Haran. Fünfter Jakob fragte, kennt ihr Laban? Sie sagten, ja. Sechster Jakob fragte, geht es ihm gut? Sie sagten, ja. Seine Tochter Rahel kommt mit den Schafen. Siebter Jakob sagte, es ist noch früh. Gebt den Schafen Wasser. Lasst sie dann weiter fressen. Achter, sie sagten, wir warten auf alle Herden. Dann nehmen wir den Stein weg. Dann tränken wir die Schafe. Neunter Jakob sprach noch. Da kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters. Sie hütete die Schafe. Zehnter Jakob sah Rahel. Sie war Labans Tochter. Laban war der Bruder seiner Mutter. Jakob nahm den Stein weg. Er gab Labans Schafen Wasser. Elfter Jakob küsste Rahel. Er weinte laut. Zwölfter Jakob sagte Rahel, ich bin der Cousin deines Vaters. Ich bin Rebekas Sohn. Rahel rannte zu ihrem Vater. Sie erzählte es ihm. Dreizehnter Laban hörte von Jakob. Jakob war der Sohn seiner Schwester. Laban rannte zu Jakob. Er umarmte und küsste ihn. Er brachte Jakob in sein Haus. Jakob erzählte Laban alles. Vierzehnter Laban sagte, du bist meine Familie. Jakob blieb einen Monat bei ihm. Fünfzehnter Laban sagte zu Jakob, du bist mein Verwandter. Du sollst Lohn bekommen. Was möchtest du? Sechzehnter Laban hatte zwei Töchter. Die ältere war Lea. Die jüngere war Rahel. Siebzehnter Lea hatte schwache Augen. Rahel war sehr schön. Achtzehnter Jakob liebte Rahel. Er sagte, ich arbeite 7 Jahre für dich. Dann gibst du mir Rahel zur Frau. Neunzehnter Laban sagte, ich gebe sie lieber dir. Bleib bei mir. Zwanzigster Jakob arbeitete 7 Jahre für Rahel. Die Zeit war kurz für ihn. Er liebte sie sehr. 21. Jakob sagte zu Laban, gib mir meine Frau. Die Zeit ist um. 22. Laban lud alle Leute ein. Er machte ein Fest. 23. am Abend brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob. Jakob heiratete sie. 24. Laban gab Lea seine Dienerin Silpa. 25. am Morgen sah Jakob, es war Lea. Er sagte zu Laban, was hast du getan? Ich habe für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? 26. Laban sagte, hier heiratet man nicht die jüngere Tochter zuerst. 27. Laban sagte, bleib diese Woche mit Lea. Dann bekommst du Rahel. Du musst aber noch 7 Jahre für mich arbeiten. 28. Jakob tat es. Er blieb die Woche mit Lea. Dann gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. 29. Laban gab seiner Tochter Rahel seine Dienerin Bilha. 30. Jakob heiratete auch Rahel. Er liebte Rahel mehr als Lea. Er arbeitete noch 7 Jahre für Laban. 31. Gott sah, dass Lea traurig war. Er half Lea, Kinder zu bekommen. Rahel konnte keine Kinder bekommen. 32. Lea wurde schwanger. Sie bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben. Sie sagte, Gott sah mein Leid. Mein Mann wird mich jetzt lieben. 33. Lea wurde wieder schwanger. Sie bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Simeon. Sie sagte, Gott hörte mich. Darum gab er mir diesen Sohn. 34. Lea wurde wieder schwanger. Sie bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Levi. Sie sagte, jetzt wird mein Mann mich lieben. Ich habe ihm 3 Söhne gegeben. 35. Lea wurde noch einmal schwanger. Sie bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Juda. Sie sagte, ich will Gott loben. Danach bekam sie keine Kinder mehr.